WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Talkwoche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir fangen wie immer montags an mit einer offenen Sendung. Ihr könnt euch melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Die Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich bin gespannt, was heute alles passieren wird. Wir fangen an mit Hannes und Hannes ist 59. Guten Morgen, Hannes. Ja, guten Morgen, Domian. Hannes, schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's? Also es geht um Folgendes. Ich bin jetzt mit 59 in einer Lebenskrise, weil vieles in meinem Leben ist schiefgelaufen, Rentenbescheide bekommen und voraussichtliche Rente sieht sehr, sehr mau aus. Mhm. Der Ursprung liegt irgendwo in meiner Kindheit. Ich bin mit 9 Jahren ins Heim gekommen, mhm, in ein katholisches Erziehungsheim. Ja. Und dort musste ich neben guten pädagogischen Voraussetzungen auch eine dunkle Seite der Menschen kennenlernen. Und zwar Gewaltübergriffe auf Kinder und auch sexuellen Missbrauch. In meinem Fall war es kein Pfarrer, kein Priester. In meinem Fall waren es Nonnen, Ordensfrauen. Mhm. Und dieses Geschehen, was mit 12 Jahren bei mir begonnen hat und dann bis 14 sich hinzog in einer gewissen Regelmäßigkeit, hat natürlich dazu geführt, dass ich in einer gewissen Neigung, in einer gewissen Veranlagung bis heute lebe. Mhm. Was für eine Veranlagung meinst du? Das heißt, ich suche die devote Seite beim Sex. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin bi. Mhm. Und größten Spaß habe ich halt mit Paaren, mhm, oder mit Transvestiten. Okay. Gestatte mir, Hannes, nochmal in diese schlimme Zeit zurückzugehen mit dir. Ja. Mit 9 Jahren dorthin gekommen, zwischen 12 und 14, sagst du, war die wirklich schlimme Zeit, wo die Nonnen sich an dir vergriffen haben. Was genau haben die Nonnen mit dir gemacht? Also zuerst einmal, es waren nicht die Nonnen. Mhm. Weil es waren zwei der Frauen, die irgendwo sexuelle, abartige Gelüste an mir ausgelebt haben. Das Ganze haben sie gerechtfertigt mit der Begründung, das ist eine besondere Art der Strafe, weil sie mit den herkömmlichen Strafmitteln nicht klarkamen. Was genau? Und was war das genau, was sie machten, also, was du machen musstest? Ja, das fing damit an, dass ich eine der Nonnen regelmäßig in ihrer Klausur ist dieses Zimmerchen, mhm, wo die Nonne drin geschlafen hat, mit einem Fenster zum Schlafsaal der Jungen, dort einbestellt worden bin und sie halt eben oral befriedigen musste, mhm, was dann mit der Zeit eine Steigerung hatte, indem man mich dann also in die sogenannte Absonderung gebracht hat, den sogenannten Karzer, die Zelle, wie man das auch immer nennen mag. Ja. Dort wurde dann allerdings auch die Bestrafung, so wie sie es genannt hat, wurden dann extremer. Das ging dann so weit, dass ich bei recht schlimmen Unartigkeiten, die ich dann gemacht habe, dann sogar einem Jungen, der älter war, den vor ihren Augen oral befriedigen musste. Das heißt, ihr wart ja mit zwei Kindern in diesem Strafraum? Das war so einmal die Nonne und einmal der, ich nannte ihn immer den Vollstrecker. Das heißt, du musstest vor ihren Augen sexuelle Aktionen vollziehen an und mit diesem Jungen. Was? Nein, sie ist auch dann breitbeinig über meine Schulter gestiegen, hat meinen Kopf zwischen ihrer Oberschenkel festgeklemmt und hat dann mir persönlich den Penis in den Mund geführt und hat ihn dann auch zum... Den Penis von dem anderen Jungen? Ja, und hat ihn dann also so lange masturbiert, bis er abgespritzt hat. Wie alt war diese Nonne oder diese beiden Nonnen? Das ist schwer zu sagen, weil ich konnte sie einfach nur zwischen 40 und 50 einschätzen. Weil persönlich hat man keine Daten von diesen Menschen bekommen. Wie hast du denn das damals? Das ist ja ein ungeheurer Gewaltakt für ein Kind, was die da mit dir gemacht haben. Wie hast du das empfunden in der Zeit? Als Unrecht? Nein, ich hatte das als irgendwo legitimes Mittel erfunden, weil neunjähriger Bengel, der in einem Heim kommt, dort die Heimhierarchie kennenlernt, der hat ja im Grunde genommen keine pubertäre Vergleichsmöglichkeit. Aber war dir nicht dennoch irgendwie so, das hört man oft von Missbrauchsopfern, dass diesen Menschen doch so heimlich oder latent klar ist, dass ein großes Unrecht mit ihnen geschieht? Etwas Kriminelles. Wie war das bei dir? Also ich hatte zum damaligen Zeitpunkt im Heim, hatte ich also irgendwo das Gefühl, das ist eine ganz normale Sache der Bestrafung, die da abläuft. Bis ich dann an irgendeinem Punkt angekommen war, bei dem dann bei mir auch sexuelle Erregung kam. Und ich also ja das Ganze dann halt eben geduldig hingenommen habe, weil es war mir lieber, als mit irgendwelchen Rohrstocken oder mit Gürteln auf die Haut geschlagen hast zu bekommen. Hast du Ekel empfunden? Beim ersten Mal, als ich den salzigen Geschmack der Scheide geschmeckt habe, es war kein Ekel, es war eher, ich habe es einfach geduldet. Ich habe gesagt, jetzt mache ich es und dann habe ich es hinter mir. Ist das eine Geschichte von vielen Tausenden, die ja leider passiert sind und in den letzten Zeiten in die Öffentlichkeit gekommen sind. Hast du dich an die Kirche gewandt? Gab es in irgendeiner Form eine Entschädigung für dich? Ja, und zwar, es gab dann im Jahre 2010 hat sich im Bundestag ein sogenannter runder Tisch gebildet, an dem Politiker, Wissenschaftler, klerikale Leute, aber auch Betroffene. Ich erinnere mich daran, Welche Konsequenz hatte dieser runde Tisch für dich persönlich? Also der schloss dann damit ab, dass 2012 ein Gesetz in Kraft trat, in dem jedem der Betroffenen eine sogenannte Anerkennung der Schuld durch die andere Seite zugesprochen worden sind und man dann einmal von dem Landschaftsverband... Dann bekam man eine bestimmte Summe ausgezahlt. Ja, es ist jetzt ganz konkret, die Summe wurde auf 10.000 Euro festgelegt. Die hast du auch bekommen? Nee, das Verfahren läuft jetzt. Ich habe alle Unterlagen eingereicht und habe damals bei der Recherche zu der ganzen Angelegenheit mit dem Heim Kontakt aufgenommen. Und dieses Heim hat dann mit einer neuen pädagogischen Leitung hat dann sehr, sehr offen mir dann zu allen Belangen Rede und Antwort gestanden. Ich habe alte Zeugnisse wiederbekommen. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Heißt das jetzt im Klartext, dass du noch immer kein Geld in der Hand hast? Doch, ich habe in der Zwischenzeit dann, weil durch die Heimleitung, die mir dann gesagt hat, ja, wir kennen im Erzbistum Paderborn, kennen wir einen bischöflichen Beauftragten für Missbrauchsfragen. Wie viel hast du denn bekommen bisher? Also von der katholischen Kirche Erzbistum Paderborn habe ich bis jetzt 5.000 Euro bekommen. Und besteht die Hoffnung, dass du noch mehr bekommst? Du hast gerade eine Zahl von 10.000 genannt. Natürlich, ich war in Köln beim Landschaftsverband Rheinland, der für mich zuständig ist, weil ich im Rheinland lebe. Ich verkürze es mal ein bisschen, Hannes. Ich wünsche dir wirklich sehr, dass du da noch mehr Geld bekommst und noch mehr Anerkennung dir zuteil wird. Es sind wir weit in deine Vergangenheit gegangen. Und ich glaube, und du hast gerade gesagt, dass du gerade im Moment in einer großen Lebenskrise bist, mit 59. Das Ganze liegt ja sehr lange zurück. Und dass deine Ursächlichkeiten sicherlich in dieser sehr unappetitlichen Vergangenheit hat, von der du erzählt hast, oder schlimmen Vergangenheit. Mhm. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Unsere Zeit ist schon sehr weit fortgeschritten. Vielleicht magst du mir doch noch ein paar Hinweise geben, wo hauptsächlich die Probleme jetzt liegen, und der Rest wird dann nachher im Hintergrund mit dem Psychologen weitergesprochen. Du hast gerade gesprochen von zu wenig Rente. Was ist noch die Lebenskrise im Moment? Ja, ich bin also durch die mentale Art und Weise des Unrechts bin ich auch in eine sogenannte lodderhafte Lebensart gerutscht. Mhm. Ich konnte mich keinen Konventionen mehr unterwerfen. Ich habe gegen alles rebelliert. Was hast du denn beruflich gemacht in den letzten Jahrzehnten? Also die letzten 30 Jahre war ich Lkw-Fahrer im internationalen Fernverkehr, war aber dazwischendurch immer auf Montage, war dazwischendurch als Binnenschiffer und sogar als Bergmann tätig. Oh ja, aber hast du eine große Palette hinter dir. Aber du hast das Gefühl, wenn ich dich richtig verstehe, dass dein Leben dir irgendwie entglitten ist. Richtig. Und jetzt spürst du es. Und warst du denn wegen dieser Missbrauchsvorfälle in deiner Jugend und Kindheit, warst du da mal in einer Therapie? Nein, das ist etwas, was ich jetzt erst im Nachhinein in Erwägung ziehe, wobei Therapie, ich weiß nicht, ob man da noch irgendetwas therapeutisch bearbeiten kann, weil die Selbsterkenntnis liegt vor. Ja, wobei ich würde dir da schon Mut machen wollen, Hannes. Ich habe hier schon mit vielen Leuten gesprochen, die noch älter waren als du, die Ähnliches erlebt haben und dann sehr spät den Weg zu einem Therapeuten gefunden haben und die gute Erfahrungen damit gemacht haben. Es ist immer noch was anderes, die Selbsterkenntnis, aber das Gespräch dann mit einem Fachmann zu führen. Ich möchte sehr gerne... Ja? Ja, ich habe also dahingehend, habe ich auch schon im Internet recherchiert, ich habe eine riesendicke Akte angelegt und ich sammle auch alles in Bezug auf Therapie und so weiter. Ich möchte dieses Stichwort aufgreifen mit der Therapie. In Anbetracht unserer fortgeschrittenen Zeit möchte ich sehr gerne, dass gerade was der ganze Bereich Therapie und jetzt Lebensberatung in deiner Situation anbelangt, das besprich bitte jetzt mit meinem Psychologen, mit dem Jürgen. Da bist du in guten Händen und er kann dich gut lotsen, was du eventuell tun könntest. Ich rate es dir von meiner Seite auf jeden Fall. Du hast nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen. Das denke ich auch. So, lieber Hannes, dann bitte ich dich aufzulegen. Und der Jürgen ruft dich gleich an. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du, wenn auch alles jetzt schwierig ist in deinem Leben, dass du doch wieder Halt findest und dass es bald bergauf geht und es dir wieder besser geht. Ja, Domian, ich danke dir für deine Bereitschaft zu diesem Gespräch. Sehr, sehr gerne und ich danke dir für das Vertrauen. Und möchte mich auch schon mal jetzt bei dir verabschieden, weil ich habe irgendwie mitbekommen, du hörst mit der Sendung auf. Ja, es dauert noch eine Weile. Ja. Lieber Hannes, danke für deine netten Worte. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles klar. Tschüss, Hannes. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Hier ist Jacqueline, 32. Guten Morgen, Jacqueline. Hallo. Hallo, Jacqueline. Sprichst du mit der Freisprechanlage? Ja, Moment, ich halte aus. Da bitte ich dich sehr drum, sonst ist das kein schönes Gespräch. Moment. Ja. Hallo. Hallo, Jackie. Wie geht's Ihnen? Vorab, wir duzen uns, okay? Okay, alles klar. Ich bin zufrieden. Und selbst? Ja, mir geht's auch gut. Okay. Soweit. Weswegen hast du angerufen? Ich habe angerufen, weil ich eine Operation bekomme. Endlich, nach ganz langen Jammer-Dilemmas und sowas. Entzündung in der Hüfte und ja. Was für eine Operation ist das? In der Hüfte oder an der Hüfte? Also im Moment kann man mich nicht operieren, weil ich eine ganz große, starke Veralterung im Hüftgelenk habe. Oh, das klingt schmerzhaft. Das ist auch sehr unangenehm. Im Moment laufe ich auch hauptsächlich nur noch an Krücken. Mhm. Und ich habe von Kind auf eine Hüftdysplasie. Und was heißt das? Was heißt Hüftdysplasie? Plasie, was heißt das? Das ist eine Verformung von der Hüfte. Also eine was? Eine Ver? Eine Verformung. Verformung, von der Hüfte. Okay. Mhm. Genau. Und das ist halt so, dass man das immer aufgeschoben hat, hat gesagt, nee, du kannst damit noch laufen. Mhm. Und jetzt war es halt so weit, dass ich gesagt habe, ich kann darauf nicht mehr laufen. Was für eine Operation soll denn da stattfinden? Also ich krieg im Oberschenkel, also da wo die Hüfte drin liegt, eine komplett, also Hüftgelenk wie Hüftstab, wie auch eine neue Konstruktion um die Hüfte rum, damit das hält. Ach so, das heißt, also hier ist salopp ausgedrückt, du kriegst eine neue Hüfte. Ja, ganz genau. Komplett neu. Komplett neu. Also eigentlich eine Operation, die ältere oder viel ältere Leute benötigen. Und du bist eine junge Frau von 32 und musst dich schon einer solchen Operation unterziehen. Ganz genau. Und für mich ist es halt, wo ich dann immer so denke, wenn ich dann Leute draußen sehe, die rennen und spielen Fußball. Mhm. Und das konnte ich jetzt seit ganz langer Zeit überhaupt nicht mehr. Wie viele Jahre hast du denn schon so richtig schlimme Schmerzen in der Hüfte? Seitdem, ja, seit Anfang 20, also so 22 rum. Okay, also 12 Jahre Schmerzen, da wird man schon mürbe. Und wenn man dann noch eingeschränkt ist und gar nicht viel mehr machen kann, nicht mehr richtig gehen kann, ist das schon sehr lebenseinschränkend, vor allen Dingen für so eine junge Frau. Ganz genau. Wie waren das all die Jahre? Hast du zum Beispiel eine Beziehung gehabt? Ja, natürlich. Und meine Freunde, also die hatten damit kein Problem. Das Problem war ich selber dann, wo ich dann gesagt habe, ey, macht mal, ich guck zu. Eben, du kannst keinen Sport machen, du kannst nicht tanzen gehen, du kannst nicht wandern gehen oder was auch immer. Das heißt, ganz genau. Du hast immer daneben gestanden dann. Ja, aber es war halt so und ich konnte es ja nicht ändern in dem Moment. Was haben denn so die anderen jüngeren Leute dazu gesagt, wenn du ebenfalls junge Frau klagst, dass du Schmerzen in der Hüfte hast, was ja sonst vielleicht nur Ältere tun? Oh, da habe ich einiges gehört. Stell dich nicht so an, jammer nicht rum, mhm. Benimm dich nicht so. Die haben es gar nicht ernst genommen. Nee, komm, nimm lieber eine Tablette, bevor du wieder jammerst, mhm, und solche Geschichten halt. Das glaube ich. Was machst denn du beruflich? Ich bin Sicherheitsfachkraft. Ach, das heißt, du musst viel stehen und rumgehen. Ganz genau. Das heißt, du kannst doch dann deinen Beruf gar nicht richtig ausüben. Doch, also die ganze Zeit konnte ich das ganz gut, aber jetzt im Moment kann ich das auch nicht ausüben, was bin genau, krankgeschrieben. Ja klar, was genau machst du denn als Sicherheitsfachkraft? Das ist ja doch ein großes Spektrum. Ich bin auf Veranstaltung, mhm, oder werde gebucht für bestimmte Aufträge zur Sicherheit. Von Personen auch? Ja, auch von Personen und auch von Festivals. Ach so. Aber da musst du ja eine gut trainierte, kräftige, kampferprobte Frau sein, oder? Ja, das bin ich auch. Das heißt, mit dir sollte man sich nicht anlegen. Sozusagen, ja. Das heißt, wenn die Hüfte wieder funktioniert, dann ist nicht gut Kirschen essen mit dir in einer Konfliktsituation. Ganz genau. Auch jetzt, ich laufe hier an Krücken und ich bin ja auch jung und ich gehe auch gerne mal auf eine Party oder so. Und aber das Tröstliche daran ist ja, Jacqueline, wenn dich das auch jetzt beutelt und du Schmerzen hast und wirklich eine Veralterung in der Hüfte, mag man sich gar nicht vorstellen, was das für Dauerschmerzen sind. Aber es ist ja absehbar, dass es dir bald wieder gut geht. Nämlich wenn du eine neue Hüfte kriegst. Und die meisten Leute, die eine neue Hüfte bekommen haben, springen ja rum wie die jungen Hüpfer. Ganz genau. Und ich, wie gesagt, ich freue mich halt auch drauf. Und ich war am Freitag im Krankenhaus und die haben mir gezeigt, wie das dann später alles so aussehen wird. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da musste ich mich letztes Mal hinsetzen und sagen, boah, hammerhart. Diese neue Hüfte, hält die dann dein Leben lang? Ja, also sie wird so circa, also gerechnet wird, im Normalfall so 10, 15, 20 Ach so, Jahre, aber länger nicht. Aber die Hüfte, die jetzt, es gibt ein neues Verfahren für Leute wie mich, die das schon von Geburt an haben. Mhm. Die halten ein bisschen länger. Die halten bis zu über 30 Jahre. Ja, siehst du. Und wer weiß, was in 30 Jahren, wie weit die Medizin fortgeschritten ist, dann kriegst du da nochmal irgendwie so eine Mega-Hüfte und dann hält die nochmal 100 Jahre oder so. Ganz Mensch, genau. Und Jacqueline, wann ist denn jetzt die OP angeplant, sofern die Vereiterung weggeht? Also im Moment sagen sie jetzt so noch circa vier Wochen bis 6 Wochen. Okay, das kriegst du noch rum. Wenn du 12 Jahre gelitten hast, werden die 4 Wochen, 6 Wochen auch noch rumgehen. Dann ins Krankenhaus sowieso. Und dann wie lange dauert die Phase der, bis du dann wieder fit bist? Also sie haben gesagt, in dem Fall wären so circa, also bis ich richtig belastbar bin, wieder 6 Monate. Naja. Und das ist dann auch hinzukriegen, weil dann macht man jeden Tag einen Fortschritt, hat ein bisschen mehr Erfolgserlebnisse und dann ist es gut. Ja, und das Schöne dran ist auch, die OP, also wenn es operiert wird, bin ich innerhalb von 5 Tagen wieder zu Hause. Toll. Und das ist Wahnsinn. Das ist schon irre. Das habe ich auch schon mal bei einer alten Tante von mir mitbekommen. Die war dann auch irgendwie nach ein paar Tagen, weil die musste die schon wieder aufstehen und konnte auch gehen, obwohl sie alles da neu gebaut bekommen hatte. Das ist schon erstaunlich. Liebe Jacqueline, wir drücken dir alle die Daumen, dass die Operation bald über die Bühne geht, dass sie gut über die Bühne geht. Und dass du dann in einem halben Jahr, dreiviertel Jahr wieder so volle Kanne dein Leben wirst genießen können. Mit viel Tanzen, mit viel Sport und alles, was du willst. Ja, ich freue mich auch drauf. Und ich werde euch bestimmt über eure E-Mail-Adresse Bilder schicken, wenn es mir wieder richtig gut geht. So, da freuen wir uns doch sehr. Das ist doch ein Wort, okay? Okay. Wir erwarten deine Post. Werde ich tun. Jacqueline, toll, toll, toll. Alles Gute. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, diese Woche ist natürlich auch Themenwoche. Und das Thema diese Woche heißt, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Das meinen wir erstmal wörtlich. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich entstellt fühlen, obwohl sie es gar nicht sind. Und mit Leuten, die durch eine Krankheit oder einen Unfall wirklich entstellt sind und deshalb sagen, ich kann mich nicht mehr angucken, es geht irgendwie nicht. Und natürlich auch im übertragenen Sinne, man benutzt ja diese Formulierung im übertragenen Sinne auch, ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Also möchte ich gerne mit Leuten sprechen, die sich für etwas sehr schämen, was sie anderen Menschen angetan haben oder die eine große Schuld auf sich geladen haben, einen großen Fehler gemacht haben. Wer von euch sagt das? Ich kann nicht mehr in den Spiegel schauen. Wer von euch hat einen großen Fehler gemacht oder hat so richtig was verbockt und entsprechend schämt ihr euch sehr. Also ihr könnt euch melden, gerne wie immer per Mail domian@wdr.de oder natürlich auch am Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. So, jetzt weiter mit unserer freien Themennacht und hier ist der Markus und der ist 37. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Markus. Eine tolle, tiefe Stimme. Dankeschön, Dankeschön. Erstmal super, super, super heftiges Kompliment an deine Sendung. Wir haben ja schon zweimal gesprochen. Aha. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Und ich finde schade, dass du aufhörst. Ja. Aber gut, irgendwann ist immer mal alle was vorbei, ne? Ja. Deswegen rufst du an. Wir haben damals schon gesprochen, das erste Mal. Da ging es um den sexuellen Missbrauch von meinem Stiefonkel mit mir. Mhm. Wie lange ist das Gespräch her? Jetzt muss ich überlegen. Bestimmt schon 15 Jahre. 15 Jahre? Ja. Mhm. Und dann gab es ein zweites Gespräch. Das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her. Mhm. Und dann hast du mir damals viel Kraft gewünscht und dass ich das irgendwie überstehe. Und mittlerweile ja 10 Jahre ungefähr her. Und seitdem hat sich eine Menge getan. Es ist so, dass der gute Herr, ich bin damals in die Situation reingerutscht, dass ich das Problem hatte, dass durch die Geburt meines Sohnes ich extrem psychische Probleme bekommen habe. Mhm. Und absolut mit der Situation nicht mehr zurechtkam. Ich hatte einfach die Problematik hatte, dass doofes Beispiel, wenn ich mit meinem Sohn in die Badewanne wollte oder sonst irgendetwas, das Gefühl hat, dass andere Leute denken können, dass ich das gleiche mit meinem Sohn machen würde. Ja. Ich meine mich zu erinnern. Weil das genau, was aber absolute Schizophrenie ist. Natürlich. Weil es gar nicht so ist. Vielleicht nochmal, da das so lange her ist, Markus, nur mal ein paar Sätze zu dem Missbrauch. Der Stiefonkel war der Täter. Genau. Was hat der, in welchem Zeitraum hat das stattgefunden und was hat er gemacht? Also angefangen mal im 4. Lebensjahr. Mhm. Und es ging bis zu meinem 17. Lebensjahr. Was ja wahnsinnig lange ist. Eine extrem lange Zeit, extrem, richtig. Ja. Mhm. Und viele, viele Fragen heute auch nach wie vor und auch begründet, wie konnte das so lange passieren. Ich kann es nur erklären mit, dass man irgendwann in einer Situation ist, wo man das als normal empfindet. Mhm. Du weißt ja, wenn du uns ab und zu weiter verfolgt hast in all den Jahren, dass immer wieder solche Fälle hier geschildert wurden, dass Frauen oder auch Männer bis ins hohe Alter von 18, 20 manchmal noch in der Macht des Täters standen. Und so ist es dir auch gegangen. Ja, richtig. Mhm. Ich hatte damals die Situation, dass ich halt einfach extreme Angst um meine Geschwister hatte, weil die Situation halt einfach aufkam, dass immer mehr Kontakt zu meinem Bruder aufgebaut wurde und zu meiner Schwester aufgebaut wurde und mein Bruder dann auch immer wieder mit ins Stadion genommen wurde. Und ich habe halt damals einfach tierische Panik bekommen, dass denen das Gleiche passieren könnte. Mhm. Und das war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt musst du irgendwas tun. Und habe es dann auch getan, habe mich damals meiner Tante offenbart. Und meine Tante hat dann direkt meine Mutter dazu geholt. Die Tante war aber nicht die Frau von dem Täter. Nein, die Schwester von meiner Mutter in dem Fall. Mhm. Und sie hatte dann, wie gesagt, meine Mutter dazu geholt und hat sich dann darum gekümmert, dass letzten Endes das Ganze publik wurde. Mhm. Und ist der Täter verurteilt worden? Ja, es ist damals so gewesen, nachdem ich das publik gemacht hatte, gab es eine Hausdurchsuchung und es ist ganz viel Video und Fotomaterial gefunden worden. Und das ist dann damals auch genutzt worden. Leider Gottes war die Situation die, dass ich mich nicht imstande gefühlt hatte, damals eine Aussage vor Gericht zu machen, sodass er letzten Endes vor Gericht anhand der Sachen, die da waren, verurteilt wurde zu 2 Monaten auf 4 Jahre Bewährung. Ach. 2 Monate und 4 Jahre Bewährung. Das ist ja auch ein Hohn für dich. Das ist ein Hohn in sich, ja. Ein Hohn in sich, sage ich. Das ist so, man darf gar nicht drüber nachdenken. Mhm. Ist ganz übel gewesen. Die Situation war halt die, dass, es dann so war, man konnte es nicht ändern. In der Familie ist es aber dann so gewesen, dass mir keine Sau geglaubt hat, außer meine Eltern. Mhm. Alle waren der Meinung, es ist alles sowieso gelogen und aber es lagen doch Videoaufnahmen vor. Ja, aber trotz allem, es war gelogen, was ich sage. Mhm. Und das ging ja weiter. Es war dann so, dass letzten Endes seine Stieftochter auch missbraucht wurde und das im massiven Sinne. Mhm. Wir versuchen mal, Markus, um die Geschichte nicht zu kompliziert zu machen, bei dir zu bleiben. Das war damals der erste Anruf. Der zweite Anruf war die Geschichte, dass du Angst hast, mit deinem Sohn in die Badewanne zu gehen, weil gewisse Sachen da bei dir abgegangen sind oder man könnte so etwas denken. Jetzt meldest du dich nach 10 Jahren nochmal. Warum genau jetzt? Das möchte ich dir erklären. Der Grund dafür ist der, dass er gestorben ist. Ah. Vor ein paar Tagen. Und relativ jung, ja, muss man ganz klar sagen, relativ jung, mit 58. Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, meine Schwester hat mich morgens angerufen und sagte zu mir, du pass auf, er ist gestorben. Da habe ich dir gesagt, okay, interessiert mich nicht. Böse gemeint. Sag mal, Markus, all die Jahre, der hatte dann nur eine kurze Gefängnisstrafe, all die Jahre danach, hattet ihr oder hattest du familiär mit dem noch Kontakt? Ich hatte familiär mit ihm keinen Kontakt mehr, weil ich ihn komplett strikt gemieden habe. Deine Eltern, hatten die auch keinen Kontakt mehr? Doch, mein Stiefvater ja, hin und wieder. Ich habe ihn auch zwischendurch mal einmal wieder gesehen, da hat er meinen Sohn gesehen, wo er dann sagte von wegen, oh, ist aber ein hübscher Kleiner, ist das deiner? Wo ich ihm relativ deutlich zu verstehen ging, von wegen, pass auf, mein Freund, bis hierhin und nicht weiter. Und das war, glaube ich, auch ganz gut so, weil das finde ich auch das. Lass mich fragen, entschuldige, es empört mich geradezu, dass dein Stiefvater, mit dem deine Mutter dann zusammen war noch in der Zeit? Nach wie vor, ja. Ja, dass der zu dem Täter, der dir das angetan hat, noch Kontakt hatte, das empört mich. Ja, aber ich kann es nicht ändern. Aber dich empört es auch? Ja, aber das muss deine Mutter muss doch vor Zorn auf die Barrikaden hätte die doch steigen müssen, dass ihr Mann mit dem Täter, der ihrem Sohn das angetan hat, Kontakt hat. Ja, meine Mama ist aber gesundheitlich nicht dazu in der Lage, wie gesundheitlich extrem angeschlagen. Okay. Und dementsprechend sehe ich dem Ganzen nach, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, so, jetzt ist der Täter tot. Also die Situation ist halt einfach die, ich habe aufgrund dessen, dass du damals auch, da habt ihr super reagiert. Ich hatte dann hinterher noch einen Psychologen am Telefon beim zweiten Anruf, eine Psychologin war es und die hat mir ein paar Tipps gegeben, da habe ich mich auch dran gewandt. Und bin dann erstmal in eine Therapie gegangen. Ich war irgendwie 2 Jahre in der Gesprächstherapie, was nicht wirklich funktioniert hat. Und habe danach über meinen Hausarzt, völlig surreal, er hatte dann zu mir gesagt, das macht vorne und hinten keinen Sinn hier. Es wäre vielleicht besser, wenn du mal über eine Hypnosetherapie nachdenkst. Das habe ich auch gemacht und diese Hypnosetherapie hat mir tatsächlich geholfen. Also, man hat mich stabilisiert, ich bin rausgekommen aus diesem Loch, bin dann auch wieder straight zurück ins Berufsleben gekommen, also alles entspannt und das hat auch so wirklich auf jeden Fall funktioniert. Und, sehr gut. Und dann kam die Situation, dass er ja jetzt gestorben ist. Was war denn dein erstes Gefühl, als du das gehört hast? Ganz ehrlich, Gleichgültigkeit, das hat mich nicht interessiert. Es war wirklich, okay, er ist gestorben, ist gut. Der Grund dafür, das wollte ich gerade nochmal kurz erklären, ist der, dass ich von einem Jahr ungefähr mit meinem Anwalt zusammen über die Situation gesprochen habe und gesagt habe, von wegen das Einzige, was mich wirklich berührt und was mir richtig Probleme bereitet, ist, dass er das bis heute abgestritten hat und seine Frau auch und überhaupt kein Geständnis auf dem Tisch liegt und jeder irgendwie glaubt, dass ich irgendwelche Geschichten erzählt hätte. Mhm. Und dementsprechend haben mein Anwalt und ich seinerzeit ein Zivilverfahren angestrebt. Und in diesem Zivilverfahren, wo es in erster Linie, das ging ja nicht anders, wo Schmerzensgeld ging, was mich aber nicht interessiert hat, muss ich dabei sagen, das Schmerzensgeld war mir völlig peripher. Es ging tatsächlich nur darum, ich wollte dieses Geständnis. Und dann sind wir vor Gericht gekommen, vor ziemlich genau einem Dreivierteljahr. Und wir waren vor Gericht und vor Gericht ist es dann so weit gekommen, dass er dann irgendwann da saß und merkte, was er mir eigentlich angetan hat, weil ich konnte vor Gericht nicht innehalten. Es kam halt alles raus. Es brach aus mir raus und ich habe auch relativ viel geweint. Jetzt. Und irgendwann guckte er mich an und dachte mir, von wegen, Markus, das habe ich alles nicht gewusst. Und da habe ich ihn angeguckt und gesagt, was wolltest du daran wissen? Ja, so hat es gemacht. Und seine Frau wollte es abstreiten in dem Moment. Und dann hat er für ihr gesagt, du pass auf, tu mir einfach nur einen Gefallen, halt jetzt die Fresse, sonst ziehe ich dir ein paar. Es reicht jetzt, wir haben ihn genug gequält. Und vor Gericht. Das heißt, ich habe es auch in dem Protokoll drin stehen, exakt die Wortlaute. Wir haben ihn jetzt genug gequält. Und was kam dann? So ist es. Und dann kam das Geständnis. Und dann wurde zugegeben, dass ich vom 4. bis zum 17. Lebensjahr sexuell missbraucht wurde. Und man hat sich bei mir entschuldigt vor Gericht. Beide haben mehrfach gesagt, wenn wir es rückgängig machen könnten, würden wir es rückgängig machen. Wir können es aber leider nicht rückgängig machen. Ich habe das Ende vom Gericht, von dem Gerichtstermin nicht mehr mitbekommen. Ich bin dann weinend aufgestanden und habe gesagt, ich bitte darum, dass ich rausgehen darf, mhm. und ich durfte auch rausgehen. Und als ich an den beiden vorbeigegangen bin, habe ich ihn angeguckt, habe zu ihm gesagt, ich danke dir dafür, dass du mir meine Würde zurückgegeben hast, und bin raus. Und das hast du auch so ernst gemeint? Das habe ich exakt so gemeint. Und ich bin dann raus und meine Mama war draußen, die hat mich dann in den Arm genommen und klar, dann brach erstmal alles aus mir raus, keine Frage. Aber danach, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich meinen Frieden mit mir gefunden. Das kann ich erahnen. Erahne ich auch die Gleichgültigkeit, dass er gestorben ist. Und dass keine Genugtuung da ist. Einfach nur Gleichgültigkeit. Das ist ja, egal. Ja, es war null. Es war wirklich eine reine Nulllinie. Sag mal, war der, als diese Gerichtsverhandlung war der da schon krank? Also er hatte während der Haft, hat er wohl, soweit ich das erfahren habe, einen Herzinfarkt gehabt. Ja, die Haftzeit liegt ja nun ganz lange zurück. Nein, ich meine jetzt, als diese die letzte Gerichtsverhandlung war der da krank? Da war er gesund, ja. Nee, da war er nicht krank. Ja, weil er jetzt gestorben ist. Er war ja kurz vor seinem Tod dann, die Gerichtsverhandlung. Ja, gut, gestorben ist er aufgrund von einem Sekundentod, ja. Ach so, okay. Also er hat keine Luft bekommen. Mein Hintergedanke war, dass der irgendwie so ein schlechtes Gewissen hatte aufgrund einer schweren Erkrankung vielleicht, aber okay, nein, da kommen wir jetzt nochmal drauf. Hat er nicht gehabt, ich habe es gedacht, ich muss ganz ehrlich dabei sagen, ich habe genau das gedacht. Mhm. Ich war damit, war das Thema für mich durch und ich habe in dem Moment echt gedacht gehabt, okay, das passt. Ich konnte meinen Frieden mit der Situation schließen, es ist jetzt klargestellt, ich habe nie gelogen, jetzt weiß jeder, dass es stimmt. Mhm. Und damit war das Thema für mich durch. Ich habe auch über den Mann auch nicht mehr nachgedacht, auch über sie nicht. Das war durch und auch hier zu Hause, das Verhältnis zwischen mir und meinen Kindern, es stabilisierte sich. Ich konnte auch wesentlich lockerer mit ihnen umgehen, kann ich auch immer noch. Das hat sich nicht geändert. Geht es dir heute auch gut? Relativ. Mensch, Markus, mich freut das schon. Das ist ja eine irre Geschichte. Wir haben vor 15 Jahren gesprochen, vor 10 Jahren gesprochen und jetzt nochmal. Und jetzt kriegt die Geschichte so einen Bogen, den ich dir so von Herzen gönne, dass der Bogen so gekommen ist. Ich erahne das wirklich nur, weil ich natürlich kein Betroffener bin, was das für dich bedeutet. Ich finde das ganz toll und freue mich sehr für dich dafür. Danke dir. Ich mich auch. Wie gesagt, worauf ich jetzt hinaus wollte, war eine andere Geschichte, nämlich die, dass... Wir müssen uns jetzt ein bisschen kurz fassen, weil wir ja schon wieder... Wir sind sehr weit in der Zeit jetzt. Okay, dann komme ich jetzt ganz zwei, drei Sätze, was du noch sagen möchtest. Gut, das Problem ist, mit seinem Tod ist rausgekommen, dass er genauso weitergemacht hat wie vorher. Ich hatte gedacht, er hat sich geändert, nämlich die Thematik, die du gerade angesprochen hast, mit dem von wegen aufgrund von Krankheit oder sonst irgendwas, dass er vielleicht eine Einsicht bekommen hat. Also mit anderen hat er es weitergemacht? Er hat weitergemacht. Mhm. Er hat es komplett weitergemacht. Mhm. Und das ist eigentlich das Einzige, womit ich gerade ein Problem habe, weil ich mir denke von wegen, boah, das gibt doch gar nicht, das ist schizophren, ja. Das kann doch nicht sein, dass man so weitermacht. Das ist natürlich sehr bedauerlich und eine Katastrophe. Aber letztendlich, jetzt bleiben wir nur bei dir, bei deinem Thema und deinem Leben. Ist das gut, dass es jetzt so gekommen ist? Ja, definitiv. Du hast gerade gesagt, das ist ein bisschen eingeschränkt, als ich fragte, wie es dir jetzt geht. Oder so ein bisschen relativiert in der Antwort. Darf ich dir dann jetzt auch nochmal ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ja, okay, gerne. Der Psychologe heute Nacht heißt Jürgen, so wie ich. Markus, danke, dass du nochmal angerufen hast. Und wie gesagt, ich freue mich sehr für dich und hoffe, dass es dann noch weiter vorangeht und dass es dir noch weiter besser gehen wird demnächst. Danke dir. Du legst bitte auf und der Jürgen ruft dich gleich an. Alles klar, danke. Tschüss, tschüss Markus, ciao. 1:38 Uhr. Und hier ist Markus. Nee, nicht Markus. Hier ist Marco. Guten Morgen. 36. Guten Morgen, Dorian. Ja, Marco, um was geht's bei dir? Um was geht's bei mir? Bei mir eigentlich ganz einfache Sache. Ich werde andauernd als Nazi beschimpft und ich verstehe es nicht, nur weil ich Patriot bin. Das ist doch nicht mehr normal hier, oder? Du wirst als Nazi beschimpft, weil du Patriot bist. Genau. Wie äußert sich dein Patriotismus denn? Mein Patriotismus äußert sich damit, dass ich gegen Ausländer bin, die Wirtschaftsflüchtlinge sind und ich das Ganze einfach beim Namen nenne. Mhm. Und was noch? Was noch? Also eigentlich weiter nichts, vor allem hauptsächlich, na gut, weiter nichts, gut. Eigentlich, wenn ich mir das angucke, so hier in Deutschland, werde ich als Nazi beschimpft, weil ich was gegen Ausländer hat. Ja, Moment, das ist ja schon, Moment, jetzt müssen wir mal vorsichtig sein. Gerade hast du gesagt, du bist gegen Ausländer, die als Wirtschaftsflüchtlinge hier hinkommen. Und jetzt hast du gerade schon gesagt, weil du was gegen Ausländer hast. Was ist denn nur richtig? Ja, gegen die, das sind doch Ausländer-Wirtschaftsflüchtlinge, das sind Ausländer. Ja, aber die Formulierung hörte sich im Zeitmal so an, als hättest du generell etwas gegen Ausländer. Nein, so ist es nicht. Wer beschimpft dich denn als Nazi? Auf der Straße alle möglichen Leute, weil ich das im Internet öffentlich poste, zum Beispiel. Leute, die mich kennen, die beschimpfen mich halt. Mhm. Was postest du denn da im Internet noch? Ja, ich poste halt viel gegen Ausländer, dass ich was gegen die habe. Gegen diese Wirtschaftsflüchtlinge, weil die herkommen, sich auf unsere Kosten hier durchfressen und wir das mit unseren Steuergeldern bezahlen müssen, mit unseren Sozialkassen. Nun haben wir sehr, sehr, sehr viele Flüchtlinge, die keine Wirtschaftsflüchtlinge gerade zurzeit sind. Wie stehst du denn denen gegenüber, beispielsweise den Leuten aus Syrien? Den Leuten muss man helfen. Mit Sicherheit muss man den Leuten helfen. Aber das Problem ist ja dann trotzdem nicht gelöst. Das ist ja das, was ich als ganz großes Problem sehe. Die Leute kommen aus den Gebieten hierher, die Länder sind am Ende leer, wer soll denn die Länder wieder aufbauen? Weißt du, das Problem ist ja, in gewisser Weise hast du natürlich recht, dass natürlich Deutschland oder Europa nicht alle wirtschaftlichen Miseren der Welt auffangen kann. Und man kann nicht alle Menschen hierher holen. Das ist schon, das stimmt, da wird dir jeder recht geben. Nur wenn man in der Art und Weise da so forsch rangeht, wie du es ja gerade bei mir auch schon hier gemacht hast, wirkt das schon sehr irritierend. Und man muss sehr aufpassen, dass man nicht zum Hetzer wird. Wenn wir eins nicht gebrauchen dürfen in unserer Gesellschaft, dann ist es Hetzerei. Weil das bringt Unfrieden. Wir müssen klug mit all den ganzen Problemen umgehen. Dabei heißt es auch, deine Sorgen ernst zu nehmen. Aber man darf nicht hetzen. Nimmt keiner ernst. Meine Sorgen nimmt ja keiner ernst. Meine Sorgen sind zum Beispiel, bestes Beispiel Ukraine. Wenn ich mir angucke, was da abgeht, da werden von unseren Geldern, werden Nazis bezahlt, damit sie Leute im Osten der Ukraine, im Donbass, jagen. Das ist doch nicht mehr normal, sowas. Ja, irgendwas läuft doch hier schief. Nun wissen wir nicht, ob da nun von unseren Geldern Nazis bezahlt werden. Das wissen wir so nicht. Das ist so eine Behauptung, die du gerade aufstellst. Aber die Frau Merkel gibt doch dem Poroschenko andauernd Geld von uns. Und das ist ein Nazi? Ja. Da gibt es genug Informationen übers Internet. Es gibt sogar Bilder, Videos, alles Mögliche, was man sich angucken kann, was aber leider im deutschen Fernsehen nicht kommt. Und das verstehe ich nicht. Ja, also ich gehe davon aus, dass im deutschen Fernsehen es keine Zensur gibt, sondern dass wir alles senden, was journalistisch fundiert ist. Bist du denn Mitglied einer Partei? Nein, bin ich nicht. Nee, überhaupt nicht. Was wählst du denn? Was ich wähle? Gar nichts. Weil es gibt keine Partei, die ich hier wählen könnte. Weil man von allen Parteien eh nur verarscht wird am Ende. Weißt du, guck mal, das ist zum Beispiel eine Einstellung, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Du bist ein engagierter Mann. Mhm. So, dagegen ist ja erstmal gar nichts einzuwenden. Aber dein Engagement verpufft irgendwie in der Luft. Wenn du etwas verändern willst, dann tritt doch einer Partei ein und bringe dich da ein und versuche eben durch dein Engagement halt auch mit den Meinungs- und den politischen und gesellschaftlichen Prozess zu beeinflussen. Das habe ich sogar schon probiert. Ich wollte mit der AfD was zusammen machen. Die AfD will nicht mit mir zusammen was machen, weil die AfD der Meinung ist, ich würde die AfD in ein falsches Licht rücken. Also meine Meinung will man ja nicht. Also wenn die das schon sagen, dann gehe ich mal davon aus, dass du Hardcore-Sprüche auf Lager hast. Nicht anders als wie jetzt hier, so bei dir eigentlich. Ich bin halt sehr direkt. Ja, aber ich wundere mich, wenn die dich nicht haben wollen, das ist für mich schon ein erhebliches Warnsignal. Ja, dann weiß ich nicht, was ich noch ändern soll an mir. Also, wie stehst du denn zu unserem Staat? Zu unserem Staat? Ja. Ja, unser Staat ist das ist ein Lügenstaat für mich. Es ist ein besetztes Land, was jeder weiß eigentlich. Ja, jetzt geht's aber los. Wer hat's denn besetzt? Naja, die Alliierten. Im Moment sind es die Westmächte noch. Mhm. Was wäre denn besser? Oder was wäre denn besser? Was besser wäre, dass wir selber entscheiden können, endlich mal wieder. Dass es sowas wie Bürgervotums gibt, ordentlich Bürgerabstimmen und ja, sowas. Ja, aber Marco, das ist jetzt eine Diskussion auf sehr niedrigem Niveau. Deutschland ist ein souveränes Land nach der Wiedervereinigung durch die 2+4-Verträge. Aber nein, das sagt ja sogar Gregor Gysi, dass wir nicht souverän sind. Ja, wenn Gregor Gysi das sagt, das ist natürlich die große Instanz, dann wird's ja wohl stimmen. Das ist doch absurd, ist doch absurd. Meinst du wirklich, finde ich nicht. Was sagst du denn zu unserem Grundgesetz? Unser Grundgesetz? Es ist wichtig, das ist wichtig. Mhm. Gut, das wäre doch schon mal etwas, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen, oder? Ja, das stimmt, da hast du ja natürlich recht, das ist vollkommen richtig. Ich bin verdammt stolz darauf. Ich bin auch Patriot, muss ich dir sagen. Ich bin verdammt stolz darauf, in einem Land zu leben, das so ein Grundgesetz, so eine Verfassung hat. So eine Verfassung. Sowas höre ich selten. Das finde ich geil. Ja, und so eine Verfassung hatte Deutschland noch nie. Und das ist was ganz Tolles. Stimmt. Und ich möchte, dass wir diese Verfassung beibehalten und dass alle dieser Verfassung, dass alle profitieren können von der Verfassung. Natürlich müssen sich auch alle der Verfassung unterordnen. Ja, leider machen es ja nicht alle, das ist das Problem, gell? Aber da ist ja ein ewiges Thema, das ist das Problem in der ganzen Geschichte. Ja. Du bist ja 36 Jahre alt. Ja. Wie siehst du denn so deine Zukunft in diesem Land? Oh, ganz schwer. Also ich sehe in diesem Land irgendwie gar keine richtige Zukunft. Ich denke sogar schon ans Auswandern. Wo willst du denn hin, auswandern? Nach Russland. Also ich würde nach Russland auswandern. Ich habe sehr viele russische Freunde. Hör mal, entschuldige mal. Jetzt falle ich aber hier vom Stuhl. Echt? Wieso? Du erzählst mir etwas, dass du unser Grundgesetz wertschätzt. Und, ja. du willst in ein Land auswandern, was durch und durch korrupt ist, was haarscharf an der Diktatur im Moment steht, wo nur Reiche agieren und letztendlich alte Seilschaften aus der kommunistischen Zeit. Das ist ein Vorbild? Ich würde für keinen Pfennig da leben wollen. Oh doch, ich schon, weil ich, wie gesagt, ich habe viele russische Freunde. Nee, nichts gegen russische, Ukraine, überall. Nichts gegen russische Freunde, aber gegen das System. Es gibt ja nicht mehr eine freie Presse in Russland. Naja gut, ich bin der Meinung, es gibt schon noch eine freie Presse. Ja, dann sag du in Russland mal was gegen den Putin in der Öffentlichkeit im Fernsehen, sitze im Knast. Wenn du in Deutschland was gegen Frau Merkel sagst, kannst du den ganzen Tag in Berlin auf dem Pariser Platz, kannst du das rausposaunen, sag kein Mensch was. Da kommt immer drauf an, was du sagst, gell? Das ist das Problem. Ja. Alles darf man ja auch nicht sagen. Na, keine persönlichen Beleidigungen. Du kannst aber alle kritischen, politisch kritischen Dinge sagen. Das kannst du in Russland nicht sagen. In Russland werden die Schwulen gejagt. Du kannst mir doch nicht sagen, dass das ein vorbildliches Land ist. Ich dachte, du würdest jetzt sagen, ja, vielleicht nach Schweden oder nach Finnland oder eines der großen sozial wirklich durch und durch gut strukturierten Länder. Da sagst du mir als Beispiel, als gutes Beispiel, ein Land, was eigentlich fast schon ein faschistisches Land ist. Das sehe ich so nicht, weil ich bin der Meinung, die Diktatur ist das einzige überhaupt, die einzig wirkliche ordentliche Regierungsform. Ja gut, dann dieses Mehrparteiensystem funktioniert doch gar nicht. Okay, dann unterscheiden wir uns aber so generell, dass wir schon fast gar nicht mehr miteinander reden können. Ich halte, ja, wenn du hast mir gerade gesagt, dass du unser Grundgesetz wertschätzt. Das Grundgesetz ist die Grundlage unserer Demokratie. Wenn du für eine Diktatur sprichst, dann kannst du das ganze Grundgesetz in den Müll treten. In so einem Land möchte ich nicht leben. Das hatten wir schon mal in Deutschland. Bitte nicht nochmal. Nein, das soll ja auch nicht nochmal kommen. Ich höre gerade, Marco, wir haben dazu zu dir, zu deinem Anrufer, noch einen anderen Anrufer, nämlich den Florian. Hallo Florian. Hallo Jürgen. Hallo Florian, du möchtest dich direkt hier zu Marco äußern? Ja, ich bin natürlich jetzt ein bisschen aufgebracht, weil ich ihm ja zugehört habe. Ja, dann leg mal los. Ja, ich find's erstmal schon mal süß, wenn er nach Russland auswandern will. Ist er dann Ausländer? Kann er mir überhaupt zuhören jetzt noch? Ja. Ja. Wenn der Marco nach Russland auswandert in seine Diktatur, die er so toll findet, dann wäre er doch Ausländer. Ist was dran, Marco, ne? Ein bisschen Ausländer. Ja, dann bin ich vielleicht da Ausländer, aber ich kann mich doch da einbringen vernünftig. Warum bringst du dich nicht vernünftig in deinem Heimatland ein? Wo du doch Patriot bist. Ja, weil es nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Das ist einfach mein Problem. Egal, wenn ich dir was sage, bin ich doch immer gleich der Böse. Das ist es doch. Naja, wenn du so komische Sachen sagst, dass Diktatur besser ist als Demokratie, wundert es mich nicht, dass die Leute dich gerade nicht toll finden und dass die AfD dich nicht mehr haben will. Aber Florian, jetzt haben wir gerade so viel geredet. Vielleicht gebe ich dir das Wort mal, Florian. Ja, ich hatte ein ganz anderes Thema. Also was heißt ein anderes Thema, aber ähnlich, nein, anderes Thema eigentlich. Achso, du hast gar nicht zu dem Marco, wolltest dich gar nicht äußern. Doch, ja, aber das ist eigentlich nicht wert, dazu zu äußern, ne? Okay. Finde ich. Also es ist, finde ich, ein bisschen traurig halt. Okay. Gut. Es ist wirklich schlimm. Ja. Also, da kriege ich Schweißausbrüche. Weißt du was? Ich könnte da 3 Stunden drüber diskutieren und sagen, aber er hört mir eh nicht zu und dann haut er mir eine und hat recht. Gut, dann wenn ich ihm gegenüberstehen würde. Wie du glaubst, er würde ja wirklich eine hauen? Nein, nee. Weiß ich nicht. Ja, wenn, ich kenne solche Leute ungefähr. Ja. Gewalt ist keine Lösung. Okay, das ja. ist ein klares Statement. Ja, ich kenne viele, ich habe schon so, ich bin jetzt nicht links und nicht rechts, ich bin so mehr mittig. Aber ich bin zumindest für, ich weiß, was das Grundgesetz ist und ich weiß, was ein Ausländer ist und ich weiß, dass jeder von uns eigentlich ein Ausländer ist, sobald er nur einmal die nach Russland geht, dann bist du auch Ausländer. Ja. Und ich weiß, dass die Russen sehr komisch sind und dass die auch eine Diktatur, nicht die Russen, Entschuldigung, das Regime jetzt von Herrn Putin, finde ich, keine Pressefreiheit, da werden irgendwelche Blogger, kann ich nicht drüber auslassen. Ja, es gibt jetzt genügend Beispiele, wo man sich nichts vormachen muss, dass das kein freies Land ist. Ich finde es auch ganz schlimm. Ich mache mir da Angst drüber. Ja. Aber das ist ein anderes. Ich habe mir eigentlich nur Angst gehabt. Ich habe nämlich am Sonntag Fußball geguckt. Jetzt spricht der Florian, ne? Ja, genau. Ja. Jetzt spricht der Florian. Ich habe nicht diesen ostdeutschen Dialekt. Nichts gegen einen ostdeutschen Dialekt. Nein, aber es passt ja wieder ins Klischee. Ja, klassisch. Okay, du hast Fußball geguckt und? Genau, Fußball geguckt, ganz klassisch. Fußballspiel Werder Bremen gegen Hamburger SV. Habe mich gefreut. Und dann habe ich Internet die Schlagzeilen geguckt und habe getrauert darüber. Also ich konnte keinen Spaß mehr über ein Fußballergebnis haben, weil ich gesehen habe, dass so viele Leute wieder ertrunken sind. Mhm. An den Grenzen von Deutschland bzw. Europa. Mhm. Wir sind ja mittlerweile alle Europäer. Mhm. Und das war wirklich ein schlimmes Thema. Und ich hatte Tränen in den Augen. Meine Kinder haben sich gefreut über das Fußball. Ich habe gesagt, guck mal auf Bild. Ja. Online. Also das ist auch wirklich eine Schande. Da gebe ich dir recht, Florian. Und das ist Katastrophe. Und jetzt melden sich 24 Politiker gerade live auf Bild online, wenn ich das nochmal sagen darf, weiß ich zwar nicht. Ja, ja, ist egal. Ja, aber da steht halt, Frau Merkel sagt nur, wir müssen die Schleuser und Schlepper verhaften und dagegen vorgehen. Man sollte doch eher vorgehen, dass es gar nicht erstmal so weit kommt. Sehe ich genauso, Florian. Ich will mal den Marco nochmal mit einbeziehen und ihn fragen, welche Empfindungen hast du, wenn du diese Nachrichten hörst, dass so viele Menschen ertrunken sind auf der Flucht? Syrien und das alles ist ja dabei, ne? Nicht gut, das ist mit Sicherheit nicht gut. Und da finde ich gut, was jetzt der andere Kollege gerade gesagt hat. Man muss die Probleme lösen in den Ländern vor allem, dass das gar nicht erst so weit kommt. Mhm. Anders kriegt man das nicht geregelt. Das geht nicht. Du kannst nicht in Ägypten ein Lager aufmachen. Die werden da alle gefoltert und gequält. Wie stellst du dir das denn vor, Florian, wie das vor Ort gelöst werden könnte? Wenn ich wüsste, wie es geht, würde ich sofort in die Politik gehen und Frau Merkel sagen, so geht's. Es ist fast unmöglich. Ich weiß nicht, wie es geht. Wenn wir jetzt die Lager aufmachen und sagen, jeder, der Asyl haben will, kann sofort Asyl in Deutschland oder in so Kairo, Tunesien, Tunis, keine Ahnung, das beantragen. Ich weiß keine Lösung. Man müsste Experten holen, die das lösen können. Es ist auch wirklich in der Tat extrem schwierig. Langfristig geht es nur so, dass man die Länder in Afrika. Dass man die unterstützt, dass für Bildung gesorgt wird, dass die Wirtschaft unterstützt wird, dass die politischen Regime stabilisiert werden und dass die Menschen einfach gar keinen Anreiz haben, mehr ihre Heimat zu verlassen. Jeder freies Internet hat und ein Samsung-Handy oder Nokia und dass es denen relativ gut geht. Ja. Genug zu essen für die Familie und die haben den Spaß, den wir auch haben. Niemand geht freiwillig aus seiner Heimat raus und gibt sich in eine solche ungeheure Gefahr. Ihr beiden, das ist natürlich ein Riesenthema. Da könnten wir jetzt noch 2 Stunden diskutieren. Ich bedanke mich bei Marco für seine Äußerungen, wenn sie mich auch irritiert haben bisweilen. Und ich bedanke mich bei Florian und wünsche euch beiden alles Gute. Vielen Dank. Ja, alles klar. Alles klar. Tschüss. Ciao. Ciao. So, und hier ist der Jörg. Und der Jörg ist 36. Guten Morgen, Jörg. Ja, guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Jörg. Was geht's? Ja, wir haben kurz nochmal telefoniert, glaube ich, noch vor deinem Urlaub und vor meinem Urlaub. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Du musst mal das Thema sagen. Den Namen kann ich nicht so... Ich habe das damals vor deinem Urlaub, hattest du auch das Thema ungewöhnliche Liebe. Ja. Und bei mir ist das einfach so, dass ich eine ganz spezielle Liebe habe. Das ist so, dass ich im Ersten Weltkrieg gefallen bin, laut Rückführung. Darüber haben wir aber hier nicht gesprochen. Okay, das ist egal, da war ich einer von der Redaktion. Ihr habt ganz ähnliche Stimme, darum weiß ich das. Nein, hundertprozentig, das wüsste ich aber jetzt sofort. Wie? Mhm. Also Moment, du hast eine Rückführung gemacht. Ja, genau, schon ein paar Jahre her. Wie genau funktioniert eine Rückführung? ja, wie passiert das? Also da war ich bei einer Art Psychologin und die setzte mich so in einen Halbtrance. Und wie macht die das? Sagt die dann bestimmte Dinge? Oder? Ja, genau, sie macht das ein Ritual. So, man soll sich vorstellen, dass ich irgendwie einen schönen Wald bin oder in einer Blumenwiese und also ganz entspannt, okay, sehr ruhigen Stimme. Und dann geht's irgendwann pitch und man ist in einem anderen Leben, oder wie? Genau, dann habe ich wirklich voll meine Bilder gesehen, dass ich dass ich einfach, habe ich mich gesehen in meinem letzten Leben. Genau, du hast dich in deinem letzten Leben gesehen. Wie und wo hast du dich gesehen? Ich sah mich dort in Wien. In Wien? Also im alten Wien, K&K-Zeit. Wie hast du, ich höre gerade, wir haben ein Foto. Ich weiß, ja, genau. Ja. Das bist du? Ja, das bin ich jetzt in meinem jetzigen Leben. Das heißt, du hast dich verkleidet als Wiener. Ja, wie damals, wie man so also aussieht. Okay. Viele sagen, das hat etwas. Ja, es hat, es könnte einem Film entspringen aus den 20er Jahren oder noch ja, älter. Ja, genau. Genau. Aber das ist also wirklich so sahen die K&K Offiziere oder. Okay, wir waren bei der Rückführung. Du switcht ja, genau. in diese Zeit rein. Wo rein? Sitzt du, gehst du plötzlich durch Wien? Sitzt du in einem Kaffeehaus oder was? Ja, ich sehe mich einfach dort ich habe meine Sophie dort gesehen auch. Also die ich ja heute in meinem jetzigen Leben eine virtuelle Beziehung habe. Langsam, du hast also damals bei der Rückführung eine Frau gesehen. Ja, genau. Wo war die? Ging die auf der Straße? Nee, wir waren Hand in Hand. Ach so. Ja, wir waren ein verliebtes Paar. Wir wollten heiraten und dann kam der Erste Weltkrieg und hat uns alles zerschlagen. Was ist denn im Ersten Weltkrieg bei dir oder mit dir passiert? Also ich musste ausrücken und habe ja noch gesagt, ich versuche es mal auf Wienerisch zu sagen, du musst nicht jetzt traurig sein, ich werde bald wiederkommen. Bist du wiedergekommen? Nein, eben nicht. Du bist gefallen? Ja, das gab einen ganz plötzlich. Wie kann man sich das vorstellen? Man ist in so einer Rückführung, die dauert vielleicht eine halbe Stunde oder Stunde und sieht dann so ein ganzes Leben ablaufen. Ja. Dann kam es einfach ein Schnall ich sage mal so, es fängt bei mir mit der Kindheit an bis zum Tod. Und der Tod war bei mir so plötzlich, weil einen Schuss von hinten fiel oder wie auch immer. Und da konnte ich mich nicht mal entsinnen, was habe ich gut gemacht in meinem letzten Leben, was habe ich schlecht gemacht. So, jetzt müssen wir mal zusammenraffen, weil die Zeit rennt uns weg. Wir haben, die Sendung ist gleich rum. Das heißt, diese Frau, die du damals geliebt hast, in deinem ersten Leben, die ist jetzt irgendwie noch so in deiner Psyche drin? Ja, verankert, genau. Ja. Siehst, wie bemerkst du sie denn? Ich habe sie schon gehört, wie sie spricht zu mir. Was sagt sie denn? Die sagte zu mir, letztes Jahr hatte ich einen sehr heftigen Zusammenbruch und die war meinem Koma-Zustand, sagte sie mir, pass auf, sei stark, ich werde bald wieder bei dir sein. Hast du, Sophie heißt sie? Ja, Sophie heißt sie. Hast du eine Ahnung schon von ihr gehabt vor der Rückführung? Ja, ich hatte damals schon gewisse Situationen nachgespielt. Meine Mutter hat mich schon beobachtet damals. Und darum machte ich auch die Rückführung. Wie alt warst du, als du die Rückführung gemacht hast? Wie alt war ich da? So 15. Ach so, so lange ist das schon her. Ja. Das heißt, seitdem, du bist jetzt 36, begleitet dich in deinem Inneren, wie auch immer, Sophie. Ja, genau. Du liebst nach wie vor Sophie. Ja. Aus deinem fernen anderen Leben. Ja, genau. Du weißt aber nicht, ob Sophie auch wieder ein neues Leben hat. Das weißt du nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich spüre das irgendwie. Sie ist irgendwie vorhanden. Das spüre ich. Heißt das, dass du keine reale Person oder Frau dann seitdem mehr lieben konntest? Doch schon. Aber die Beziehungen hielten eben nicht lange. Irgendwas an dem Grund ging es wieder auseinander. Nun ist es ja so, du, wenn wir mal dran glauben an die Geschichte, du hast wieder ein neues Leben bekommen. Genau. Nun könnte es ja sein, dass Sophie auch wieder irgendwo auf der Welt rumläuft und ein neues Leben bekommen hat. Was macht dieser Gedanke mit dir? Das macht mich einfach, irgendwie gibt es mir Kraft und ich weiß es. Und andererseits, für mich ist sie brutal. Also irgendwo sage ich, ja, sie ist es, wenn das richtige Zeitpunkt kommt. Dann frag sie doch mal, wenn du eine Vision hast und dich mit ihr austauscht, frag sie doch mal, ob sie lebt. Ja, also ich denke schon. Kannst du dich mit ihr richtig unterhalten im Geiste? Ja. Das geht, ja, dann kannst du auch danach fragen. Ja, ich habe öfters mit dir unterhalten schon, ja. Jörg, die Sendung ist rum, aber ich glaube, wir haben deine Geschichte so gut noch rübergekriegt. Vielen, vielen Dank. Ja. Viel Glück, wie auch immer, was da danke noch passieren dir mag. Tschüss. Gut, danke. Ciao. In der Technik, Tim Dohnke. Über Rückführung würde ich gerne mit euch auch nochmal andermal reden. Also, macht's gut. Gute Nacht. Ciao.